In Zusammenhang damit, dass der australische Außenminister der TVJK böse Vorwürfe machte, beantwortete ein Sprecher des Außenministeriums der TVJK am 21. April die Fragen des Reporters der koreanischen zentralen Nachrichtenagentur. In jüngster Zeit ließ der australische Außenminister in einer Rundfunksendung eine arrogante Äußerung gegen die gerechten Selbstschutzmaßnahmen der TVJK fallen. Er sagte, Nordkorea bedrohe den Frieden der Region und der Welt. Er unterstütze die Nordkorea-Politik der US-Administration, die alle Optionen auf dem Tisch haben solle. Seine arrogante Äußerung ist eine völlig unzulässige Handlung gegen Frieden, die die extreme feindselige Nordkorea-Politik der USA als Ursache der gefährlichen Situation auf der koreanischen Halbinsel und ihre nukleare Drohung unterstützt und die Amerikaner zum unbesonnenen militärischen Abenteuer aufhetzt. Die gegenwärtige Regierung Australiens unterstützt blindlings die Politik der USA. Man sagt, wenn sich der Himmel von Washington bewölke, trage man in Canberra schon einen Regenschirm. Der Außenminister dieser Regierung kann natürlich keine ordentlichen Worte sagen, doch als Außenminister eines Staates sollte er die elementarste Kenntnis über das Wesen der Situation haben. Dass die koreanische Halbinsel durch Teufelskreis der Verschärfung der Spannung in die gefährlichste Lage gerät, ist voll und ganz auf die verstärkte nukleare Drohung seitens der USA und ihre anachronistische feindselige Nordkorea-Politik zurückzuführen. Wenn sich Australien wie heute den Umtrieben der USA zur Isolierung und Erdrosselung der TVJK weiter anschließt und als Stoßtrupp des amerikanischen Herren dient, bedeutet es einen Selbstmord, bei dem es sich freiwillig ins Visier der Atomwaffen der strategischen Truppen der TVJK begibt. Bevor der australische Außenminister den USA blindlings schmeichelt, soll er darüber tief nachdenken, welche Fragen seine Worte nach sich ziehen würden.